Wenn Ihr Kind vermisst wird, rufen Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Warten Sie nicht. Jede Minute zählt. Halten Sie aktuelle Fotos Ihres Kindes bereit und geben Sie den letzten bekannten Aufenthaltsort an. Rufen Sie zusätzlich unsere Hotline unter der Nummer 116000 an. Wir sind rund um die Uhr für Sie da.